Verehrte Hörspielfreunde, Monsieur Perrichons Reise. Diese Komödie von Eugène Labiche hat René Scheibli aus dem Französischen übertragen und für das Radio bearbeitet. Zum Abschied vom Sommer im Jahr der Alpen scheint uns diese Geschichte ganz trefflich zu passen. Die Personen sind Monsieur Perrichon, Walter Richter, Madame Perrichon, Eva Maria Duan, Henriette, ihre Tochter, Gabrielle Marty, Armand Desroches, René Scheibli, Daniel Savary, Wolfgang Schwarz, Majorin, ein Freund von Monsieur Perrichon, Klaus Steiger, Hauptmann Mathieu, Johannes von Spallard, Jean, Diener bei Perrichon, Karl Wagner. Die Musik schrieb Emil Moser, Regie führt Walter Wefel. Wir müssen beisammen bleiben, sonst verlieren wir uns. Wo ist das Gepäck? Aha, da hinten folgt uns der Porteur. Wer hat die Schirme? Ich, Papa. Und die Reisetasche? Die Mäntel? Da sind sie. Wo ist mein Hut? Ich habe ihn in der Kutsche liegen lassen. Nein, ich halte ihn ja in der Hand. Mein Gott, ist das heiß. Deine Schuld, diese Hetzerei dauern, so mag ich nicht reisen. Aller Anfang ist schwer. Sitzen wir erst in unserem Coupé? Bleibt hier. Ich hole die Billette. Da, Henriette, nimm meinen Hut. Sie werden sicher verstehen, dass ich ziemlich aufgeregt war. Ich hatte mich vor kurzem von meinen Geschäften zurückgezogen. Meine Tochter kam gerade aus dem Pensionat zurück und so hatte ich beschlossen, zur Erholung eine kleine Reise in die Alpen zu unternehmen. Es war das erste Mal, dass ich mit meiner Familie mit der Eisenbahn fuhr. Nun ja, 1860. Und ich fürchtete mit Recht, das Unternehmen würde mich, den Ungewohnten, mit unliebsamen Überraschungen nicht verschonen. Die Billettausgabe wird erst eine Viertelstunde vor Abfahrt des Zuges geöffnet. Wir sind zu früh. So, habe ich nicht immer gesagt, wir hätten genug Zeit. Du hast uns nicht einmal frühstücken lassen. Lieber zu früh als zu spät. Noch ein paar Minuten und wir fliegen den Alpen zu. Hast du deine Brille? Aber ja. Dort werde ich das großartige Schauspiel der Natur vor euch erstrahlen lassen. Jetzt aber genug. Willst du endlich aufhören damit? Womit? Phrasen zu dreschen in einem Bahnhof. Ich dresche keine Phrasen. Ich bemühe mich, die Fantasie unseres Kindes zu beflügeln. Hier, meine Tochter, hast du ein Heft. Wofür denn? Um immer auf der einen Seite die Ausgaben und auf der anderen die Eindrücke zu notieren. Eindrücke? Ja, unsere Reiseeindrücke. Du schreibst, ich diktiere. Wie? Bist du plötzlich unter die Dichter gegangen? Nein, keineswegs. Aber ich finde, ein Mann von Welt kann doch gewisse Gedanken haben, die in einem Heftchen festzuhalten will. Oder nicht? Bestimmt. Es wird sehr interessant. Na hallo, Porteur. Monsieur? Ich möchte das Gepäck aufgeben. Lassen Sie es mich aber vorher noch zählen, man weiß ja nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meine Frau 7, meine Tochter 8 und ich 9. Wir sind unserem 9. Beeilen wir uns. Nein, nicht da. Dorthin. Ah, sehr gut. Wartet hier auf mich. Verlieren wir uns nicht. Nervosität. Aurier, wer ist jener Herr dort, der uns grüßt? Ich habe letzte Woche mit ihm auf dem Quartierball getanzt. Oh, ein Tanzkavalier. Madame, Mademoiselle, welch glücklicher Zufall. Die Damen verreisen. Jawohl, Monsieur. Ohne Zweifel nach Marseille. Nein, Monsieur. Nach Nizza, vielleicht? Nein, Monsieur. Entschuldigen Sie, Madame. Ich dachte, wenn Ihnen meine Dienste... Oh, mein Gepäck. Ich komme! Entschuldigen Sie. Madame, Mademoiselle... Monsieur? Sehr charmanter junger Mann. Und wer ist der Herr, der uns jetzt grüßt? Auch mit ihm habe ich letzte Woche auf dem Quartierball getanzt. Sollte es Haben sich denn alle deine Kavaliere hier verabredet? Madame, Mademoiselle, welch glücklicher Zufall. Die Damen verreisen? Jawohl, Monsieur. Ohne Zweifel nach Marseille? Nein, Monsieur. Nach Nizza vielleicht? Nein, Monsieur. Entschuldigen Sie, Madame. Ich dachte, wenn Ihnen meine Dienste... Ich gehe jetzt mein Gepäck aufgeben. Madame, Mademoiselle. Monsieur. Auch sehr charmant, dieser junge Mann. Diese Beamten. Warten Sie. Von drüben haben Sie gesagt, beeilen Sie sich, ich schwitze. Fürchter. Ich kann bald nicht mehr auf meinen Füßen stehen. Dann setzt euch doch. Dort hat es Bänke. Das sieht dir wieder ähnlich. Wie zwei Schildwachen steht ihr da und rührt euch nicht von der Stelle. Du selbst hast gesagt, bleibt hier. Du bist unausstehlich. Ich bitte dich, Caroline. Deine Reise, ich hab sie schon satt. Na, man merkt, dass du nicht gefrühstückt hast. Geht, setzt euch. Es ist besser. Gut, aber beeil dich. Immer dieselbe Geschichte mit meiner Frau. Wenn sie ihren Kaffee nicht getrunken hat, ist sie völlig ungenießbar. Dazu hatte ich mein Gepäck bei der Aufgabe stehen lassen. Ganz unbewacht. Ich machte mir richtig Sorgen. Und wer tauchte da auf, wie immer, wenn alles drunter und drüber geht? Majorin, du? Warum bist du denn nicht in deinem Büro? Ich habe um einen freien Vormittag gebeten, mein Freund. Ich wollte euch nicht wegfahren lassen, ohne euch Adieu gesagt zu haben. Mein lieber Majorin, wirklich sehr freundlich von dir, dass du gekommen bist. Ja, ich wollte dich auch in einer kleinen Angelegenheit sprechen. Mein lieber Majorin, wirklich sehr freundlich von dir, dass du gekommen bist. Ja, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mich? Ja, du weißt, ich bin umgezogen. Wenn du mir etwas leihen könntest, 600 Francs. Was? Hier? Ich glaube, ich habe dir immer pünktlich zurückbezahlt, was du mir geliehen hast. Es handelt sich nicht darum. Verzeih, ich bestehe darauf, es festzuhalten, aber bitte. Die Dividenden der Seen-Schifffahrtsgesellschaft werden am 8. des nächsten Monats ausbezahlt. Ich habe 12 Aktien. Wenn du kein Zutrauen zu mir hast, ich hinterlege dir die Titel als Garantie. Hör doch auf, bist du blöd? Danke. Warum zum Teufel kommst du auch ausgerechnet jetzt damit, wo ich wegfahre? Ach gut, wenn ich dir ungelegen komme, sprechen wir nicht mehr. Du seid doch nicht gleich so aufgebracht. Ah, hier sind deine 600 Francs. Aber sprich nicht davon zu meiner Frau. Ich verstehe, sie ist sehr... Was? Sehr ordnungsliebend. Das ist gut so, mein Freund. Sehr gut. Also, ich schulde dir 600 Francs. Auf Wiedersehen. Er ging, ohne mir Dankeschön zu sagen. Der Billettschalter wurde endlich geöffnet. Und in wenigen Minuten war alles erledigt. Ich hatte die Billette, das Gepäck war aufgegeben, es konnte losgehen. Worüber wir nicht unglücklich sind. Wollen wir einsteigen? Moment. Henriette, nimm dein Heft und schreib. Jetzt schon? Ausgaben. Kutsche 2 Francs. Billette 172 Francs 5 Centimes. Porteur 20 Sous. Ja. Augenblick. Die Eindrücke. Du bist unmöglich. Lebe wohl, Paris. Königin der Nation. Wo ist mein Buch? Ich habe ihn an der Gepäckaufgabe liegen lassen. Aber nein, da ist er. Ach so, ja. Lebe wohl, Paris, Königin der Nation. Du wirst es fertig bringen, dass wir den Zug noch verpassen. Ich frage mich, wer hetzte eigentlich wen? Überhaupt schien mir halb Paris Verreise an diesem Tage. Ich war jedenfalls glücklich, als ich mich und meine Familie in einem Coupé untergebracht hatte und wir das beinahe beängstigende Hin und Her hinter uns hatten, als auf dem Bahnsteig gestanden. Geben Sie doch auf! Ja, ist denn der Bahnhof nicht groß genug, dass ich unbedingt mit Ihrem Kopf... Daniel! Aua! Sie verreisen? Ja, in wenigen Augenblicken. Und Sie? Ebenfalls. Ausgezeichnet. Wir können ein Stück zusammenfahren. Ich habe erstklassige Zigarren bei mir. Oh. Wohin soll die Reise denn gehen? Nun, lieber Freund, ich weiß es eigentlich noch nicht. Wie seltsam. Ich auch nicht. Nein. Ich habe vorläufig ein Billett des Lyon gelöst. Wirklich? Hm? Ich auch. Ich schicke mich nämlich soeben an, einer reizenden jungen Dame zu folgen. Ich auch. Sie heißt Henriette. Perrichon? Perrichon. Das ist dieselbe. Was? Aber ich liebe Sie, mein lieber Daniel. Ich liebe Sie ebenfalls, mein lieber Armand. Ich will Sie heiraten. Und ich will um Ihre Hand anhalten, was ungefähr auf das Gleiche herauskommen dürfte. Aber wir können Sie doch nicht beide heiraten. Nein, das können wir nicht. Das ist verboten. Ja. Was tun? Ja, was tun? Sehr einfach. Da wir mit einem Fuß beinahe schon auf dem Trittbrett stehen, setzen wir unsere Reise frohen Gemütes fort. Versuchen wir zu gefallen, geliebt zu werden, jeder für sich. Also ein Wettstreit. Ein ehrlicher, freundschaftlicher Kampf. Sind Sie Sieger, werde ich mich beugen. Gewinne ich, tragen Sie mir nichts nach. Abgemacht? Mhm. Gut, ich nehme an. Also, Händedruck vor der Schlacht. Und Händedruck nach der Schlacht. Folgen wir Ihnen. Ja, folgen wir Ihnen. Wie konnte ich ahnen, was die beiden jungen Herren im Schilde führten, die sich zu uns ins Coupé setzten und sich, ich muss es gestehen, in rührender Weise um uns bemühten? Wir fuhren zusammen bis Lyon, wo sie sich auf dem Bahnsteig von uns verabschiedeten. Nun, mein lieber Armand. Nun, mein lieber Daniel. Die Kampfhandlung wäre eröffnet, der Angriff hat begonnen. Unsere erste Sorge war, in das Coupé der Familie Perrichon vorzudringen. Ja, wir haben sie mit Fürsorge umzingelt und mit kleinen Gefälligkeiten bombardiert. Sie haben Monsieur Perrichon eine Zeitung geliehen, die er dann zum Schlafen benutzt hat. Ja, Sie haben ab Dijon die ganze Zeit einen defekten Sonnensturm hochgehalten. Sicher ein ermüdendes Unterfangen. Na schon. Aber die Mama hat mich dabei mit Schokoladetäfelchen gefüttert. Ach, Sie Leckermaul, Sie. Ich muss Sie warnen. Zwischen Chalon und Lyon hat mich Mademoiselle Perrichon dreimal angeschaut. Und mich viermal. Teufel, das scheint bereits ernst zu werden. Noch viel ernster wird es sein, wenn sie uns gar nicht mehr anschaut. Ich glaube, im Augenblick zieht sie den einen wie den anderen vor und das kann lange dauern. Ja. Glücklicherweise haben wir Zeit und Muße. In diesem Moment haben wir aber weder das eine noch das andere. Beeilen wir uns. Wir müssen unbedingt herausfinden, in welchem Hotel sie absteigen. Kommen Sie. Nun, mein lieber Armand. Nun, mein lieber Daniel. Die beiden ersten Runden wären gewonnen. Ja, vorgestern sind wir in Lyon im selben Hotel abgestiegen wie die Familie Perrichon. Ja, und der Papa schrie, als er uns wieder sah, ah, welch ein glücklicher Zufall. Gestern in Genf, dieselbe Begegnung, ganz unvorhergesehen. Ja, und der Papa schrie nochmals, ah, welch ein glücklicher Zufall. Nun sitzen wir glücklich beim Apéro in Chamonix, dem nächsten Reiseziel der Familie, wie wir herausbekommen konnten. Und wieder werden wir im selben Hotel absteigen, ganz zufällig. Und wieder wird der Papa... Übrigens, wie können Sie als Geschäftsführer der Seenschifffahrtsgesellschaft einfach so von Paris wegreisen? Oh, das ist sehr einfach. Ich habe mich um einen kleinen Urlaub gebeten und ich habe nicht gezögert, ihn mir zu gewähren. Meine Angestellten sind sehr zuverlässig, die Schiffe schwimmen von selbst und die Hauptsache ist, dass ich am 8. des nächsten Monats wieder zurück bin, um die Dividenden auszuzahlen. Oh, ist gar kein Problem. Und Sie als Bankier? Oh, mein Banker beansprucht mich kaum. Ich bin lediglich mit meinen Kapitalien beteiligt. Ich genieße aber völlige persönliche Freiheit. Ich bin Bankier aus Zeitvertreib. Ja. Und ich habe wie Sie es gegen den 8. nächsten Monat wieder in Paris zu tun. Ja, inzwischen werden wir uns einen Kampf liefern, bis aufs Messer. Bis aufs Messer. Wie zwei gute Freunde. Mein lieber Daniel. Mein lieber Armand. Ich muss sagen, Sie haben sich wirklich wie ein Edelmann benommen. Gestern Abend vernahmen Sie im Hotel in Chamonix, wo wir wieder ganz unvorgesehen mit der Familie Perrichon zusammentrafen. Der Papa schrie immer noch, ach, welch ein glücklicher Zufall. Sie vernahmen also, die Familie habe vor, zum Gletschermeer zu fahren. Und heute Morgen, noch vor Sonnenaufgang, haben Sie mich aus dem Bett geholt, damit wir mit dieser ersten Kutsche vorausreisen können. Ich danke Ihnen. Oh, nichts zu danken. Ich halte mich an unsere Abmachung. Loyaler Kampf. Ah, ja, natürlich. Also, ich muss Ihnen gestehen, eine Zeit lang trug ich mich mit dem Gedanken, zu Ihren Gunsten zurückzutreten. Aber ich liebe Henriette wirklich. Seltsam. In Chalon war ich ebenfalls drauf und dran, die Reise abzubrechen. Aber dann habe ich sie angeschaut. Sie ist so hübsch. So sanft. So blond. Ja, ja. Es gibt ja fast keine Blondinen Nein. mehr. Nein. Und Augen hat sie. Ach, wie wir sie lieben. Ja. Also bin ich geblieben. Ach, ich verstehe Sie vollkommen. Es ist wirklich ein Vergnügen, Sie zum Feind zu haben. Mein lieber Armand. Mein lieber Daniel. Nun? Mein lieber Armand. Nun? Mein lieber Daniel. Da wären wir also. Mhm. Eigentlich hätten wir uns keinen schönen Ort wünschen können. Ein Berghaus von gesunder Höhenluft umweht, eine warme Gaststube mit herrlicher Aussicht auf die Gletscher und die nahen Gipfel. Ein vorzügliches Essen, das müssen Sie zugeben. Aber Monsieur Perrichon ist noch nicht eingetroffen. Sollte etwa seine Pläne geändert haben? Wenn wir sie verloren hätten. Ach, Teufel! Unser guter Schwiegervater ist so launenhaft. Gestern Nachmittag hat er uns nach Ferney geschickt. Wir haben ausgedehnte Spaziergänge unternommen und hofften, ihn zu treffen. Und inzwischen war er in Lausanne. Mhm. Es ist sehr spannend, so zu reisen. Wo wollen Sie denn hin? Ich kann nicht mehr still sitzen. Ich gehe den Damen entgegen. Da wir den beiden unterwegs hin und wieder begegneten, ganz zufällig, wie ich glaubte, musste ich doch zur Ansicht kommen, dass sie dasselbe Reiseziel hatten wie wir. Oder hätte ich etwa das Recht gehabt, anzunehmen, ich sei der Einzige, der in die Alpen zu fahren gedachte? Nun, wir waren zum Gletschermeer unterwegs, als mich ein peinlicher Zwischenfall ziemlich außer Atem brachte. Ich war deshalb froh, als ich mich von Monsieur Armand geführt, der ganz zufällig dazugekommen war, im Berghaus, wo auch Monsieur Daniel ganz zufällig anwesend war, auf einen Stuhl fallen lassen konnte. Ja, schnell! Wasser her, Salz und Essig. Ja, was ist denn passiert? Mein Vater wäre beinahe zu Tode gestürzt. Oh, nicht möglich. Meine Frau, meine Tochter. Oh, jetzt geht es mir besser. Komm, trink das, Papa. Das wird dir gut tun. Danke. Oh, was für ein Sturz. Es ist deine Schuld, reiten zu wollen, ein Familienvater, dazu noch mit Sporen. Die Sporen haben nichts damit zu tun, das Pferd ist einfach verrückt geworden. Du wirst es gestochen haben, es hat sich aufgebäumt. Oh. Und ohne Monsieur Armand, der gerade dazu kam, wäre mein Vater in einem Abgrund verschwunden. Ich sein wie eine Kugel davonrollen. Wir schrien. Aber da hat sich Monsieur Armand vorgestellt. Mit einem Mut, einer Kaltblütigkeit. Sie sind unser Retter, denn ohne Sie wäre mein Mann, mein armer Freund. Die Gefahr ist vorbei. Beruhigen Sie sich. Nein, es tut mir gut. Das wird dich lehren, Sporen anzuziehen. Du liebst deine Familie nicht. Erlauben Sie mir, Monsieur Armand, Ihnen auch meinerseits zu danken. Mein ganzes Leben lang werde ich diesen Tag in Erinnerung behalten. Mein ganzes Leben. Oh, Mademoiselle. Monsieur Armand. Nein. Erlauben Sie mir, dass ich Sie kurz Armand nenne. Und ob? Armand, reichen Sie mir Ihre Hand. Ich kann keine Phrasen dreschen, ich nicht, aber solange es schlagen wird, werden Sie einen Platz haben in meinem Herzen. Mehr sage ich nicht. Vielen Dank, Monsieur Armand. Vielen Dank, Monsieur Armand. Mademoiselle Henriette. Der Wirt soll das Pferd zurückführen lassen. Wir werden mit dem Wagen zurückfahren. Aber ich versichere dir, meine Liebe, ich bin durchaus... Ach, was denn? Nicht. Mein Rücken. Siehst du, besser, du ruhst dich ein wenig aus. Wir werden den Wirt fragen, wo du dich etwas hinlegen kannst. Komm, auf Wiedersehen, Monsieur Armand. Auf Wiedersehen, Monsieur Armand. Oh, bald, Armand. Ach, mein Rücken. Nun, mein lieber Daniel, wie finden Sie das? Nun, mein Lieber, was soll ich sagen? Man nennt das Glück. Sie retten unseren Schwiegervater vor einem Sturz in den Abgrund. Das war im Programm nicht vorgesehen. Zum ersten Mal ein wirklicher Zufall. Papa nennt sie Armand, die Mutter weint und die Tochter überschüttet sie mit gefühlsvollen Dankesworten, die jedem Liebessonett wohl anstehen würden. Ich bin besiegt, das ist klar. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen das Feld zu überlassen. Sie scherzen. Wie wenig ich scherze, können Sie daraus ersehen, dass ich noch heute Abend nach Paris abreise. Sie verreisen? Ja. Danke. Das kam von Herzen. Entschuldigen Sie, ich nehme es zurück. Nach dem Opfer, das Sie mir bringen... Opfer? Missverstehen Sie uns nicht. Wenn ich mich zurückziehe, dann nur, weil ich eingesehen habe, dass ich überhaupt keine Chancen mehr habe. Wenn würde sich eine bieten, eine noch so geringe, ich würde sofort bleiben. So? Ja. Das ist seltsam. Seitdem ich Henriette verloren habe, liebe ich Sie noch mehr. Ach, ich verstehe das. Ich werde Sie deshalb auch nicht bitten, worum ich Sie eigentlich habe bitten wollen. Warum denn? Ach nein, nichts. Sprechen Sie doch, ich bitte Sie. Da Sie abreisen, wollte ich Sie fragen, ob Sie nicht mit Monsieur Perrichon sprechen könnten, um ihm etwas über mich und meine Hoffnungen zu erzählen. Was? Da tue ich es selbst. Sieht es doch so aus, als wollte ich ihn zu einem Gegendienst zwingen. Kurzum, Sie bitten mich für Sie bei ihm um die Hand meiner Angebeteten anzuhalten? Ja, wissen Sie, dass es ein sehr origineller Vorschlag ist. Sie lehnen also ab. Vraiment, ich nehme an. Mein Freund! Sie müssen doch zugeben, dass ich ein sehr gutmütiger Rivale bin. Ein Rivale, der für seinen Rivalen einen Heiratsantrag macht. Also, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie können ganz beruhigt sein. Ich werde die Saiten der Dankbarkeit schon zum Klingen bringen. Gehen Sie hinaus, rauchen Sie eine Zigarre und kommen Sie wieder. Ich war einigermaßen wiederhergestellt. Mein erprobtes Mittel, 3 Tropfen Rum in einem Glas Wasser, hatte seine Wirkung getan. Die Frauen dagegen benahmen sich ganz unmöglich. Nicht nur, dass sie sich jetzt weigerten, an der Gletscherwanderung teilzunehmen, nein, sie stopften mir den Kopf mit Monsieur Armandin und Monsieur Armandort dermaßen voll, dass ich bereits bereute, dem jungen Mann meine Sympathie so offen bekundet zu haben. Ich brannte darauf, endlich loszuziehen, und traf in der Gaststube Monsieur Daniel, der nun ebenfalls eine Lobeshymne auf seinen Freund anzustimmen begann. Was hatten denn nur alle plötzlich mit diesem Armand? Oh, ein Goldherz, zuvorkommend, hingebungsvoll und von einer Bescheidenheit. Ja, das findet man heute nur noch selten. Dabei ist er Bankier. Ein Bankier? Hm. Tournay et Desroches. Hm. Finden Sie nicht, dass es sehr schmeichelhaft ist für Sie, von einem Bankier gerettet worden zu sein? Er hat Sie doch gerettet, nicht wahr? Ohne ihn wäre... Gewiss. Es ist wirklich sehr liebenswürdig, was er da getan hat. Wie liebenswürdig? Sie werden doch nicht den Verdienst seiner Tat anzweifeln wollen, oder? Ich bitte Sie. Meine Dankbarkeit wird erst mit meinem Leben enden. Und dauern, solange mein Herz schlägt. Aber unter uns gesagt, der Dienst, den er mir erwiesen hat, ist nicht so groß, wie meine Frau und meine Tochter es wahrhaben wollen. Ach, nein. Sie wissen ja, die Frauen... Trotzdem, als Armand Sie packte, rollten Sie doch gerade... Ich rollte, das stimmt. Aber mit einer erstaunlichen Geistesgegenwart hatte ich ein kleines Tänzchen erblickt, an das ich mich festklammern wollte. Ich griff gerade danach, als Ihr Freund kam. Wollen Sie damit sagen, dass Sie sich ganz allein hätten retten können? Ich bin ihm deshalb für seine gute Absicht nicht weniger dankbar. Ich hoffe, ihn wiederzusehen. Ich möchte mich auch kenntlich zeigen. Ich werde ihn noch diesen Winter einladen. Warum nicht? Zu einer Tasse Tee? Es soll übrigens nicht der erste Unfall an dieser Stelle sein. Eine richtige Falle. Ach, der Wirt hat mir vorhin erzählt, im vergangenen Jahr sei ein Russe, ein Prinz, ein sehr guter Reiter, ebenfalls in dieses Loch gestürzt. Wirklich? Sein Führer hat ihn wieder herausgeholt. Sie sehen, es ist also nichts Außergewöhnliches dabei. Nun, der Russe... hat ihm 100 Franc dafür bezahlt. Eine sehr gute Belohnung. Das finde ich auch. Obwohl das natürlich ungefähr der Tarif sein dürfte. Aber keine zu mehr. Sind die Damen bereit? Nein, sie möchten lieber nicht mitkommen. Sie verstehen. Aber ich darf doch auf Sie zählen. Aber natürlich. Und Armand? Wenn er mit von der Partie sein will, da habe ich nichts gegen die Begleitung, um Monsieur Desroches einzuwenden. Monsieur Perrichon. Monsieur Armand. Haben Sie sich gut von Ihrem Sturz erholt? Vollständig. Aber sprechen wir nicht mehr von diesem kleinen Missgeschick. Es ist vorbei und vergessen. Ein Augenblick. Ich hatte vorhin einen hübschen Einfall für das Gästebuch dort. Lassen Sie mich Ihnen hineinschreiben, bevor ich ihn vergesse. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ich habe mit ihm gesprochen. Dann haben Sie also meinen Antrag vorgebracht? Nein. Nein? Warum nicht? Wir haben uns gegenseitig versprochen, ehrlich zu sein. Mein lieber Armand, ich werde nicht wegreisen, ich setze den Kampf fort. Aha, das ist natürlich etwas anderes. Und darf man fragen, aus welchen Gründen Sie Ihren Entschluss geändert haben? Gründe? Ich habe einen sehr triftigen Grund. Ich glaube, dass ich gewinnen werde. Wie? Ja, ich werde einen anderen Weg als Sie einschlagen und dadurch das Ziel früher erreichen. Gut, Sie sind durchaus in Ihrem Recht. Aber der Kampf bleibt loyal und kameradschaftlich. Ja. Ein sehr kurz angebundenes Jahr. Verzeihen Sie, Daniel. Ich verspreche es Ihnen. Also gut, ausgezeichnet. So, das wär's. Oh, lesen Sie doch vor, Monsieur Perrichon. Was für winzig kleine Zwerge sind wir doch beim Anblick dieser Berge. Mit euren blütenweißen Firnen naht ihr euch den göttlichen Gestirnen. Müsst ihr's nicht mit Spott bezahlen? wird ich auf der Stelle euch mahlen. Ausgezeichnet, gewaltig. Heuchler. Ein außerordentlicher Einfall, nicht? Ja. Ja, auch eine außerordentliche Orthographie. Er hat Mahlen mit H geschrieben. Auf zum Gletschermeer. Kommen Sie mit, Monsieur Hammer? Ich fühle mich etwas müde. Ich möchte Sie um Erlaubnis bitten, hier bleiben zu dürfen. Aber sehr gerne. Nur keine falschen Hemmungen. Ich finde es ausgesprochen unnett von den beiden, dass sie mich nicht auf den kleinen Irrtum aufmerksam machten, der mir in der Hitze und Begeisterung des Dichtens unterlaufen war. Ein kleiner, diskreter Hinweis hätte genügt und ich wäre niemals das Opfer dieses meckernden Besserwissers geworden, der kurz darauf in der Gaststube seinen Grog trank. Nie noch habe ich mich in solcher Höhe geschneuzt. Unterschrift: ein erkälteter Bergfreund. Was? Welche Wonnen die Schönheiten der Natur genießen zu können, umgeben von seiner Nichte und seiner Frau. Unterschrift: Malaquais Rentier. Ich habe mich schon immer gefragt, warum die Menschen auf Reisen immer so dumm sind. Müsste ich es nicht mit Spott bezahlen, würde ich auf der Stelle euch malen. Malen mit H. Unterschrift Berichon. Diesem Herrn werde ich eine gründliche Orthographie-Lektion erteilen. Guten Tag. Guten Tag. Ach, haben Sie das etwa geschrieben? Wie? Ach so, aber nein. Dann bitte ich Sie um Verzeihung. Darf ich mich vorstellen, Hauptmann Mathieu? Armand Desroches. Wie bitte? Habe ich vielleicht das Vergnügen, mit Monsieur Armand Desroches von der Bank Tournée Desroches zu sprechen? Jawohl, Monsieur. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Aber ich glaube nicht, die Ehre zu haben, Sie zu kennen, Herr Hauptmann. Nein? Nun, dann teile ich Ihnen mit, dass Sie mich eines Wechsels wegen betreiben lassen, den ich unvorsichtigerweise in den Verkehr gebracht habe. Wirklich? Sie haben sogar einen Haftbefehl gegen mich erwirkt. Das ist durchaus möglich, Herr Hauptmann, aber das bin nicht ich, das ist die Firma. Ich nehme es auch niemandem übel. Nur liegt mir daran, Ihnen zu sagen, dass ich Paris nicht verlassen habe, um der Verhaftung zu entgehen. Ich zweifle nicht daran. Im Gegenteil. Sobald ich wieder in Paris bin, ungefähr in 14 Tagen, vielleicht auch früher, werde ich Sie es wissen lassen. Und ich wäre Ihnen dann unendlich dankbar, wenn Sie mich ins Gefängnis stecken ließen. Je früher, desto besser. Sie scherzen, Herr Hauptmann. Nein, nein, nein, nicht im Geringsten. Ich bitte Sie darum. Sie würden mir damit einen großen Dienst erweisen. Offen gesagt, ich begreife nicht ganz. Na ja, ich weiß selbst nicht recht, wie ich es Ihnen erklären soll. Darf ich fragen, sind Sie Junggeselle? Jawohl, Herr Hauptmann. Gut, dann werden Sie mich vielleicht verstehen. Ich habe das Unglück, eine Schwäche zu haben. Ich liebe. Sie? Na, lächerlich in meinem Alter, nicht wahr? Das habe ich nicht gesagt. Ach, Sie brauchen mich nicht zu schonen. Ich habe mich in eine Kleine verknallt, die ich eines Abends verirrt und verlassen auf einem Ball kennenlernte. Sie nennt sich Anita. Anita? Ich kenne eine Anita. Na, dann wissen Sie ja, wie das ist. Ich schätzte mich 3 Tage mit ihr zu amüsieren und jetzt sind es 3 Jahre, dass ich sie aushalte. Sie betrügt mich, sie ruiniert mich und sie lacht mir dabei ins Gesicht. Ich verbringe mein Leben damit, ihr Dinge zu kaufen, die sie am anderen Tage versetzt. Und jetzt habe ich mich entschlossen, Sie zu verlassen. Ich bin abgereist. Ich habe 200 Meilen zurückgelegt. Ich bin hier oben angekommen. Und ich weiß nicht, ob ich nicht noch heute Abend nach Paris zurückkehre. Es ist einfach stärker als ich. Die Liebe mit 50, das ist wie Rheumatismus. Es gibt kein Mittel dagegen. Herr Hauptmann, ich hätte auch ohne diese vertraulichen Mitteilungen die Betreibung einstellen lassen. Ich werde sofort nach Paris fahren. Aber nicht doch, schreiben Sie nicht. Ich bestehe darauf, eingesperrt zu werden. Vielleicht ist das eine Möglichkeit zur Heilung. Ich habe sie noch nicht versucht. Aber Herr Hauptmann... Bitte erlauben Sie. Das Gesetz ist auf meiner Seite. Herr Hauptmann, wenn Sie durchaus wollen... Ich bitte Sie dringend darum. Sobald ich zurück bin, werde ich Ihnen meine Karte zukommen lassen. und dann können Sie alles Nötige unternehmen. Ich verlasse nie vor 10 Uhr das Haus. Monsieur, es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ein ungewöhnlicher Mensch. Vor allem Monsieur Armand kann ich einen Vorwurf nicht ersparen. Er hätte es wirklich in der Hand gehabt, ein Unglück zu vermeiden. Aber stattdessen nutzte er die Zeit, in der sich Monsieur Daniel und ich der sportlichen Ertüchtigung hingaben, zu ganz anderen Zwecken. Ah, Madame Perrichon. Wie, Sie, Monsieur? Ich dachte, Sie hätten die Herren begleitet. Ich war letztes Jahr schon hier und habe deshalb Monsieur Perrichon um Erlaubnis gebeten, Ihnen Gesellschaft leisten zu dürfen. Oh, Monsieur. Sie lieben diese Landschaft sehr? Irgendwohin muss man ja. Also ich meinerseits möchte hier nicht leben. Es hat mir zu viele Berge und Schluchten. Meine Familie stammt nämlich aus der Beauce. Ich verstehe. Aus der Nähe von Etampes. Etampes? Ja. Wir haben einen Korrespondenten in Etampes. Kennen Sie vielleicht Monsieur Pingley? Pingley? Das ist ein Cousin von mir. Kennen Sie ihn? Sehr gut. Ein netter Mann, nicht wahr? Oh ja. Aber welch großes Unglück für ihn. Wirklich ein sehr großes Unglück. Taub mit 47 Jahren. Ach, taub mit 47 Jahren. Das ist nicht seltsam. Ein Freund von Pingley rettet meinen Mann. Die Welt ist voller Zufälle. Oft unterschiebt man dem Zufall auch Dinge, an denen er ganz unschuldig ist. Oh ja, oft unterschiebt man dem Zufall. Ja. Madame, unser Zusammentreffen in der Eisenbahn, in Lyon, in Genf, in Chamonix und sogar hier, das alles halten Sie für einen Zufall? Auf Reisen begegnet man sich manchmal ganz unverhofft. Gewiss, besonders wenn man sich sucht. Wie? Ja, Madame, ich kann in dieser Komödie der Zufälle nicht mehr länger mitspielen. Ich schulde Ihnen die Wahrheit. Ihnen und Mademoiselle, Ihrer Tochter. Meiner Tochter? Ja. Schon wie ich sie zum ersten Mal sah, hatte sie mein Herz gewonnen und mich bezaubert. Als ich dann erfuhr, dass Sie wegfahren, bin auch ich abgereist. Aber dann haben Sie uns ja richtig verfolgt. Schritt für Schritt. Was wollen Sie, ich liebe? Monsieur. Oh, Sie können ganz beruhigt sein. Ich liebe mit dem ganzen Respekt, mit der ganzen Verschwiegenheit, die man einem jungen Mädchen schuldig ist, dass man zu seiner Frau machen zu dürfen, glücklich wäre. Ja, wir sprachen gerade, das heißt, nein, doch, wir sprachen von Pingley. Monsieur kennt Pingley, nicht wahr? Gewiss, ich kenne Pingley. Oh, welch ein Glück. Bist du wieder gekämmt und dein Rock, dein Kragen, wirklich gerade. Was ist denn los? Nichts, das heißt, dein Vater ist nicht da. Monsieur, ich bin natürlich entzückt. Nein, ja, ich fühle mich geehrt, denn Ihr Benehmen, Ihre Erziehung, Pingley, der Dienst, den Sie uns erwiesen haben. Aber Monsieur Perrichon ist weggegangen, auf den Gletscher. Aber sobald er zurückkommt... Und wir kamen zurück. Aber wie? Auf der Gletscherwanderung hatte sich Monsieur Daniel als wirklich reizender Begleiter entpuppt. Und da er mir gar zu einem unvergesslichen Erlebnis verhalf, hatte ich ihn vollends ins Herz geschlossen. Es kostete mich allerdings einige Mühe, ihn ins Berghaus zurückzuschleppen. Oh, schnell, Gott. Wasser, Salz und Essig. Was ist denn geschehen? Oh, ein furchtbares Unglück. Gebt ihm zu trinken, reibt ihm die Schläfe. Nein, danke. Ich fühle mich ja schon viel besser. Was ist denn passiert, Daniel? Ohne den Mut von Monsieur Perrichon. Nein, lassen Sie mich erzählen. Sie müssen sich ausruhen. Es ist entsetzlich. Wir waren auf dem Gletscher. Der Mont Blanc blickte auf uns herab. Still und majestätisch. Beeil dich doch ein wenig. Einen Augenblick, Herrgott, noch mal. Seit 5 Minuten folgten wir, ganz in Gedanken versunken, einen schmalen Pfad, der sich zwischen 2 Gletscherspalten hindurchschlängelte. Ich ging als Erster. Wie unvorsichtig von dir. Plötzlich höre ich hinter mir einen dumpfen Fall. Ich drehe mich um. Monsieur Daniel war soeben in einem dieser bodenlosen Abgründe verschwunden, bei deren bloßem Anblick man schon eine Gänsehaut bekommt. Weiter, mein Freund, weiter! Ich vergesse, dass ich eine Familie habe und nur meinem Mute gehorchend werfe ich mich an den Rand der Spalte und strecke ihm meinen Bergstock hinunter. Er klammert sich daran fest, dann ziehe ich, er zieht, wir ziehen zusammen und nach einem irrsinnigen Kampf entreiße ich ihn dieser Hölle und befördere ihn ans Licht der Sonne. Unser aller Mutter. Oh, Papa! Mein Freund! Ja, Kinder, es war eine Sternstunde. Wie geht es Ihnen, Daniel? Machen Sie sich keine Sorgen, ausgezeichnet. Monsieur Perrichon, Sie haben soeben einen Sohn seiner Mutter zurückgegeben. Sehr wahr. Einen Bruder seiner Schwester. Und einen Menschen der Menschheit. Worte sind zu schwach, um den Dank für eine solche Tat ausdrücken zu können. Sehr wahr. Aber das Herz kann es. Hören Sie das Herz. Monsieur Daniel, nein. Erlauben Sie mir, dass ich einfach Daniel zu Ihnen sage. Ich bitte Sie darum. Jetzt, mein lieber Armand, bin ich an der Reihe. Daniel, mein Freund, mein Sohn, reichen Sie mir die Hand. Sie verdanken mir alles. Alles. Ich werde das nie vergessen. Ich auch nicht. Ach, Monsieur Armand. Sie können sich das Glück nicht vorstellen, das man empfindet, wenn man einem Mitmenschen das Leben gerettet hat. Aber Papa, Monsieur Armand geht es sehr gut. Denn er ja, hat hier ja, doch ja, stimmt. Monsieur Daniel, geben Sie mir doch bitte das Gästebuch. Aber gern. Wozu denn? Bevor ich diesen Ort verlasse, möchte ich gern die Erinnerung an dieses Ereignis durch eine Notiz lebendig erhalten. Hier, bitteschön. Danke. Nun, wer hat denn das geschrieben? Es ist anzunehmen, dass Monsieur Perrichons Malkenntnisse seinen Orthographiekenntnissen die Hand reichen. Mit letzterem braucht er jedenfalls nicht für Spott zu sorgen. Man merke, malen mit einem H gewürzt, erhält dadurch eine eher kulinarische Bedeutung. Jedenfalls würde ich persönlich eine Einladung zu diesem Male rundweg ablehnen. Trotzdem guten Appetit, Hauptmann Mathieu. Ja, Papa, man schreibt Bilder malen ohne H. Weiß ich doch. Ich werde ihm schon antworten, diesem Herrn. Der Herr Hauptmann ist ein Idiot. Unterschrift Perrichon. Der Wagen ist da. Also los, beeilen wir uns. Monsieur, wollen Sie mit uns fahren? Ja, wohl, sehr gerne. Perrichon, hilf mir in den Mantel. Man hat mich soeben um die Hand unserer Tochter gebeten. Mich auch. Es ist Monsieur Armand. Bei mir war es Monsieur Daniel, mein Freund Daniel. Aber mir scheint doch... Ja, wir reden später davon. Komm! Ach, es geht ja wie aus Kübeln. Daniel kommt zu uns in den Wagen. Und Monsieur Armand? Was soll ich machen? Es hat nur vier Plätze im Innern. Er muss in Gottes Namen zum Kutscher hinaufsteigen. Bei diesem Regen? Der, der dich gerettet hat? Ich leihe ihm meinen Regenmantel. Oh. Also los! Los! Nun, mein lieber Armand? Nun, tja, mein lieber Daniel. Wir kehrten eine Woche später als vorgesehen nach Paris zurück. Wir konnten doch nicht gut in Grenoble vorbeifahren, ohne die Darrins zu besuchen, und sie hatten uns für ein paar Tage eingeladen. Zu Hause angekommen, kaum hatten wir uns des Gepäcks entledigt, stellte sich heraus, dass die beiden jungen Herren inzwischen nicht untätig geblieben waren und eine bewunderungswürdige Beharrlichkeit an den Tag gelegt hatten. Jean, ist irgendetwas abgegeben worden für mich während unserer Abwesenheit? Ja, Monsieur, alles liegt hier auf dem Tisch. Lauter Visitenkarten. Armand de Roche. Daniel Savary. Braver Junge. Armand Desroches. Daniel Savary. Netter Junge. Armand Desroches. Die Herren haben sich jeden Tag nach ihrer Rückkunft erkundigt. Du musst sie unbedingt besuchen. Gewiss werde ich ihn besuchen, diesen reizenden Daniel. Und Monsieur Armand? Auch ihn werde ich besuchen nachher. Jean, helfen Sie mir diese Schachtel in mein Zimmer tragen. Jawohl, Mademoiselle. Monsieur haben zugenommen. Man merkt, dass Sie erholsame Ferien verbracht haben. Wunderschöne, mein Freund, wunderschöne. Sie wissen doch gar nicht, ich habe ein Menschenleben gerettet. Sie? Monsieur Scherzen. Wie, Monsieur Scherzen? Ist der blöd, dieser Kerl? Nun, da wir zurück sind, hoffe ich, dass du dich entschließen wirst. Zwei Zukünftige im Haus, das ist zu viel. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich bevorzuge eindeutig Daniel. Warum? Ich weiß nicht. Ich finde ihn einfach viel, also kurzum, der Mann gefällt mir. Ja, aber der andere hat dich gerettet. Er hat dich gerettet. Das ist immer dasselbe Lied. Was hast du ihm denn vorzuwerfen? Er kommt aus guter Familie, hat eine ausgezeichnete Stellung. Mein Gott, ich werfe ihm nichts vor. Ich habe ja nichts gegen ihn. Das würde gerade noch fehlen. Aber ich finde, er hat eine so provozierende Art. Er? Ja, er scheint mir dauernd den Dienst, den er mir erwiesen hat, unter die Nase reiben zu wollen. Er spricht ja nie davon. Ich weiß, aber sein Ton, sein ganzer Ton mir gegenüber. Er scheint immer sagen zu wollen, ohne mich, das ist unausstehlich auf die Dauer. Hingegen der andere... Ah, der andere, der scheint dauernd zu wiederholen, oh, ohne sie. Das macht dich stolz. Und deshalb ziehst du ihn vor. Ich stolz? Vielleicht. Dürfte ich es sein? Ach. Jawohl, Madame. Ein Mensch, der sein Leben aufs Spiel setzt, um einen seiner Nächsten zu retten, darf stolz auf sich sein. Aber ich ziehe es vor, mich in bescheidenes Schweigen zu hüllen. Das typische Merkmal echten Mutes. Aber das alles bedeutet doch nicht, dass Monsieur Armand nicht der Mann für... Henriette liebt ihn nicht, kann Monsieur Armand nicht lieben. Woher willst du das wissen? Nun, ich nehme an. Es gibt eine Möglichkeit, es zu erfahren. Wir müssen Sie fragen. Und wir werden den wählen, den Sie bevorzugt. Gut, aber beeinflusse Sie nicht. Henriette? Ja, Mama? Henriette, mein liebes Kind. Dein Vater und ich haben etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Mit mir? Ja. Du bist bald in einem Alter, in dem Mädchen zu heiraten pflegen. Zwei junge Männer bewerben sich um deine Hand. Alle beide sagen uns zu... Aber wir möchten nicht gegen deinen Willen handeln und haben deshalb beschlossen, dir volle Freiheit der Wahl zu lassen. Wie? Volle und ganze. Einer dieser Herren ist Monsieur Armand Desroches. Beeinflusse sie nicht. Der andere ist Monsieur Daniel Savary. Ein charmanter, wohlerzogener, geistreicher junger Mann, der ich verhehle, ist nicht meine volle Sympathie genießt. Aber du beeinflusst sie ja. Überhaupt nicht. Ich stelle lediglich eine Tatsache fest. Nun weißt du Bescheid. Henriette, wähle. Oh mein Gott, ihr bringt mich in große Verlegenheit. Ich bin bereit, den zu nehmen, den ihr mir bestimmt habt. Nein, entscheide selbst. Sprich ruhig, mein Kind. Nun, wenn ich unbedingt wählen muss, Monsieur Armand. Bitte. Armand? Warum nicht Daniel? Aber Monsieur Armand hat dich doch gerettet, Papa. So gut, schon wieder. Du siehst, zögern wir nicht. Erlaube, Beste, ein Vater kann nicht einfach so... Ich werde es mir überlegen. Ich verstand meine Tochter einfach nicht. Was fand sie denn so Besonderes an diesem Monsieur Armand? Mir ging er ehrlich gesagt auf die Nerven. Dabei wäre doch alles so einfach gewesen. Ich war ziemlich ärgerlich. Und um das Maß voll zu machen, wer tauchte da auf, wie immer, wenn alles drunter und drüber geht? Monsieur Majorin. Madame. Mademoiselle. Monsieur Majorin. Ich habe vernommen, dass Sie heute zurückkehren. Ich habe mich deshalb im Büro krank melden lassen. Mein lieber Freund, das ist wirklich sehr nett von dir. Monsieur Armand Desroches. Ah. Madame. Mademoiselle. Seien Sie willkommen. Wir erwarteten Ihren Besuch. Monsieur Perrichon. Erfreut, sehr erfreut. Er hat immer noch seine gewisse Art. Stell ihn doch Majorin vor. Gewiss doch. Majorin, darf ich dir Monsieur Armand Desroches vorstellen, eine Reisebekanntschaft? Monsieur? Er hat Papa das Leben gerettet. Also gut, schon wieder. Wie? Warst du in Gefahr? Nein, ein Missgeschick. Es lohnt sich nicht, darüber zu sprechen. Schon wieder dieser Tod. Monsieur Daniel Savary. Oh, da ist er. Männer, Monsieur. Mein guter Freund, lieber Daniel. Guten Tag, Armand. Guten Tag. Kommen Sie, ich möchte Sie Majorin vorstellen. Ja. Majorin, darf ich dir einen meiner guten Freunde vorstellen? Einen meiner besten Freunde, Monsieur Daniel Savary. Savary? Von der Schifffahrtsgesellschaft? Ja, derselbe. Ja, ohne mich könnt ihr dir morgen deine Dividenden nicht ausbezahlen. Warum nicht? Warum? Ganz einfach, weil ich ihm das Leben gerettet habe, mein Guter. Du? Ja, wie denn? Habt ihr die ganzen Ferien damit verbracht, euch gegenseitig das Leben zu retten? Wir waren auf dem Gletscher. Der Mont Blanc blickte auf uns herab, ruhig und majestätisch. In Gedanken versunken folgten wir einem schmalen Pfad. So etwas! Papa steht in der Zeitung. Was? Ich sehe in der Zeitung? Lies selbst. Da. Was denn? Man schreibt uns aus Chamonix. Was? Auf dem Gletscher ereignete sich kürzlich ein Zwischenfall, der leicht schlimme Folgen hätte zeitigen können. Monsieur Daniel S. stürzte nach einem Fehltritt in eine dieser von den Bergfreunden so gefürchteten Spalten. Ein Zeuge dieses Unglücks, Monsieur Perrichon, in Klammern, wir hoffen, er erlaube, dass wir ihn nennen. Oh. Und ob ich es erlaube? Monsieur Perrichon, angesehener Geschäftsmann aus Paris und Familienvater, stürzte sich, nur seinem Mut gehorchend und sein eigenes Leben aufs Spiel setzend, in den Abgrund. Oh. Wunderbar gesagt. In den Abgrund, um nach übermenschlichen Anstrengungen überglücklich seinen Begleiter zu befreien. Dass diese bewunderungswürdige Tat erst jetzt zur Erwähnung kommen kann, ist auf die große Bescheidenheit von Monsieur Perrichon zurückzuführen, der sich den Glückwünschen der gerührten und ergriffenen Menge... sofort entzog. Wir sind überzeugt, dass alle in der ganzen Welt die Herzensgröße zu schätzen wissen, dankbar sind für die Mitteilung dieser Tat. Alle in der ganzen Welt die Herzensgröße zu schätzen wissen, dankbar sind für die Mitteilung dieser Tat. Daniel, mein Freund, mein Sohn, umarmen Sie mich. Ich werde mir 10 Nummern dieser Ausgabe besorgen. Sag mal, mein Freund, wie wär's, wenn wir auch einen Bericht der schönen Tat von Monsieur Armand in der Zeitung erscheinen ließen? Oh ja, das wäre eine hübsche Ergänzung. Das geht nicht. Ich kann doch die Zeitungen nicht dauernd mit Artikeln über mich vollstopfen. Monsieur? Was gibt's? Soeben ist ein eingeschriebener Brief für Sie abgegeben worden. Ein eingeschriebener Brief? Rück dich doch nicht gleich auf. Ich bin niemandem etwas schuldig. Im Gegenteil, man schuldet mir. Danke, sehr nett. Aufforderung, vor der 6. Kammer zu erscheinen, wegen Beschimpfung eines Beamten bei Ausübung seiner Pflicht. Ach, mein Gott. Laut Protokoll von Sergeant Machu vom französischen Zollbüro. Wer soll das sein? Du weißt ja noch gar nicht. Ich hatte dir ein Andenken mitgebracht. Ein Andenken? Für mich? In Genf habe ich 3 Uhren gekauft. Eine für Jean, eine für die Köchin und eine für dich mit Stundenschlag. So? Vor dem französischen Zoll habe ich sie in meinen Rocktaschen versteckt. Warum denn? Warum? Weil ich keine Lust hatte, den Zoll dafür zu bezahlen. Man fragte mich, haben Sie etwas zu verzollen? Ich antwortete nein. Machte irgendeine Bewegung und da fing doch deine Teufelsuhr an zu schlagen. Ding, ding, ding. Und? Na, sie haben mich natürlich geschnappt und alles weggenommen. Was? Es gab eine fürchterliche Szene. Ich nannte den Zollbeamten einen hinterlistigen Dieb, worauf er mir sagte, ich würde noch von ihm hören. Ich bereue den Zwischenfall sehr. Denn sie war wirklich hübsch, eine Uhr. Das ist schlimm. Sehr schlimm. Was? Beleidigung eines Vertreters der Staatsgewalt bei Ausübung seiner Pflicht. Nun, und? 14 Tage bis 3 Monate Gefängnis. Oh, ich? Nach 50 Jahren tadellosen, unbefleckten Lebens soll ich mich auf die Bank der Schande setzen? Nie, nie. Hättest du den Zoll bezahlt? Ach, meine Freunde, meine Zukunft ist ruiniert. Moment. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie, Armer? Mein Freund, mein guter Freund. Ich bin mit einem höheren Beamten der Zollverwaltung ziemlich eng befreundet. Ich werde mit ihm reden. Vielleicht kann man den Zöllner dazu überreden, seine Klage zurückzuziehen. Das wird nicht so einfach sein. Na, warum nicht? Ein unüberlegter Moment. Den ich bereue. Geben Sie mir den Brief. Ich möchte ihn nochmals durchlesen. Bitte, hier. Danke. Nun, wie denkst du jetzt über Monsieur Armand? Monsieur Armand, ich würde sagen, er ist ein Engel. Ein Engel. Und? Zögerst du immer noch, ihm deine Tochter zu geben? Nein, ich zögere keinen Augenblick mehr. Oh, endlich kenne ich dich wieder. Du musst es jetzt nur noch Monsieur Daniel beibringen. Ach, der arme Junge. Meinst du? Natürlich. Oder willst du warten, bis die Heiratsanzeigen verschwinden? Nein. Grämen Sie sich nicht weiter, Monsieur Perrichon. Ich habe Hoffnung. Ach, Daniel. Nein, Armand. Ich muss sie umarmen. Gott sei Dank. Ich musste meiner Frau recht geben. Die Situation hatte sich von Grund auf geändert. Nachdem mich alle mit Monsieur Daniel allein gelassen hatten, blieb mir also nichts anderes übrig, als ihm die unangenehme Mitteilung zu machen. Mein lieber Daniel, mein guter Daniel, Monsieur, Sie haben mir die Ehre erwiesen, mich um die Hand meiner Tochter zu bitten. Ich habe Ihren Antrag sehr begrüßt, aber die Umstände, gewisse Vorkommnisse, Ihr Freund, Monsieur Armand, hat so viel für uns getan. Ich verstehe. Denn man kann sagen, was man will. Er hat mir das Leben gerettet. So. Und das kleine Tändchen, an das Sie sich festgeklammert haben. Gewiss, das Tändchen. Aber es war sehr klein. Es hätte abbrechen können. Und ich hatte es noch nicht gefasst. Ja, dann. Aber das ist noch nicht alles. In diesem Moment rast dieser vortreffliche junge Mann durch die halbe Stadt, um mich aus dem Gefängnis zu befreien. Ich bin in seiner Schuld, sehr in seiner Schuld. Monsieur Perrichon, die Gefühle, die Sie leiten, sind zu edel, als dass ich in Versuchung kommen könnte, gegen Sie anzugehen. Stimmt. Und Sie sind mir deshalb nicht böse? Ich werde Ihren Mut, Ihre Opferbereitschaft nie vergessen. Ach, Daniel, das ist einfach erstaunlich, wie gut ich Sie mag. Bevor ich nun gehe... Wie? Bevor ich Sie verlasse... Was? Sie verlassen mich? Warum? Ich kann unmöglich die Besuche fortsetzen, die für Ihre Tochter kompromittierend und für mich schmerzlich wären. Hören Sie auf! Sie sind doch der einzige Mensch, dem ich das Leben gerettet habe. Oh, die Erinnerung an Sie wird nie verlöschen. Ich habe mir etwas ausgedacht. Ja? Ich werde den heroischen Vorfall auf dem Gletscher, so wie er sich in meinem Herzen eingegraben hat, malen lassen. Ein Bild? Ja. Sie wollen ein Bild von mir machen lassen? Ja, ich habe bereits Verbindung aufgenommen mit einem unserer berühmtesten Maler. Ah. Einer von denen, die dafür sorgen, dass uns die Nachwelt nicht vergessen wird. Die Nachwelt, ja. Daniel, es ist wirklich erstaunlich, wie gut ich Sie mag. Ich lege vor allem großen Wert auf Ähnlichkeit. Das glaube ich gern, ich auch. Aber Sie werden 5 bis 6 Mal Modell stehen müssen. Wie denn, mein Freund? 15, 20, 30 Mal mit Vergnügen. Wir werden zusammen Modell stehen. Oh nein, ich nicht. Warum nicht? Man sieht nur den Mont Blanc. Und ich? Den Mont Blanc und Sie. Sehr gut, sehr gut. Ich und der Mont Blanc. Still und majestätisch. Aber Sie... Wo sind Sie? In der Spalte, ganz unten. Man sieht nur meine Hände, angekrallt und bittend. Ah, wundervolles Bild. Ja, wir werden das Gemälde an der Kunstausstellung der Öffentlichkeit zugänglich machen. In der Kunstausstellung? Im Katalog werden wir folgende Notiz einrücken. Nein, keine Reklame. Ganz einfach meinen Artikel aus der Zeitung. Man schreibt uns aus Chamonix. Zu trocken, finde ich. Schon, aber wir können ihn etwas ausschmücken. Daniel. Mein Freund, mein Sohn. Darf ich mich jetzt verabschieden, Monsieur Perrichon? Wir werden uns nie mehr sehen. Nein, das ist unmöglich, ganz unmöglich. Diese Heirat, es ist noch nichts entschieden. Ja, aber Sie... Bleiben Sie, ich verlange es. Ach, endlich. Hauptmann Mathieu. Was ist denn? Verzeihung, Monsieur. Oh, störe ich vielleicht? Nicht im geringsten. Habe ich die Ehre, mit Monsieur Perrichon zu sprechen? Das bin ich, Monsieur. Ah, Monsieur, seit 14 Tagen suche ich. In Paris gibt es viele Perichons. Vor Ihnen habe ich bereits ein gutes Dutzend besucht, aber ich bin hartnäckig. Sie haben mir etwas mitzuteilen? Noch weiß ich es nicht. Gestatten Sie, dass ich zuerst eine Frage an Sie richte. Haben Sie vor einem Monat eine Reise nach dem Gletschermeer unternommen? Ja, Monsieur. Und ich glaube, das Recht zu haben, mich Ihrer zu rühmen. Dann sind Sie es, der ins Gästebuch geschrieben hat, der Hauptmann ist ein Idiot. Wie, Sie sind? Jawohl, Monsieur. Das bin ich. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Monsieur, ich mag weder streiten, noch schlage ich mich gern. Aber es gefällt mir nicht, meinen Namen in Gästebüchern stehen zu wissen, geschmückt mit solchen Titeln. Aber Sie haben sich ja zuerst zu einer Anmerkung hinreißen lassen, die mehr als beleidigend ist. Verzeihung. Für mich ist unsere Muttersprache eine geliebte Freundin. Eine Dame aus gutem Hause. Elegant, aber manchmal etwas grausam. Das wissen Sie am besten. Ich? Und wenn mir die Ehre widerfährt, ihr, wo es auch immer sei, zu begegnen, dann erlaube ich nicht, dass ihr reines Kleid beschmutzt wird. Das ist eine Frage der Ritterlichkeit und Vaterlandsliebe. Monsieur, sollten Sie die Absicht haben, mir eine Lektion erteilen zu wollen? Nicht im Entferntesten. Ein Glück für Sie. Er bläst zum Rückzug. Doch ohne Ihnen eine Lektion erteilen zu wollen, bin ich gekommen, Sie höflich um eine Erklärung zu bitten. Sie haben die Wahl. Entweder Sie beharren weiter. Dieses Gespräch ist völlig überflüssig. Wollen Sie mich etwa einschüchtern? Monsieur, ich habe genug Proben meines Mutes abgelegt. Verstehen Sie mich? Ich kann sie Ihnen zeigen. Wo denn? In der Kunstausstellung. Nächstes Jahr. Erlauben Sie, aber so lange kann ich unmöglich warten. Dann kommen wir zur Sache. Nehmen Sie den Ausdruck zurück, ja oder nein? Nichts nehme ich zurück. Ich warne Sie. Aber Monsieur Perrichon... Nichts, gar nichts. Sie hat ja nicht einmal einen Schnurrbart. Gut, Monsieur Perrichon, dann habe ich die Ehre, Sie morgen Mittag 12 Uhr mit meinen Sekundanten im Bois de la Malmaison zu erwarten. Herr Hauptmann, ein Wort. Wir treffen uns beim Westerhaus. Aber Herr Hauptmann... Entschuldigen Sie tausendmal, ich bin verabredet. Also auf morgen, 12 Uhr. Monsieur, es war mir ein Vergnügen. Der ein Hauptmann? Ich konnte doch nicht glauben, dass ein richtiger Hauptmann sich die Zeit damit vertrieb, nach Orthographiefehlern zu forschen. Aber ich irrte mich. Jean, dieser Dummkopf, hatte vergessen, mir die Karte abzugeben, die dieser Herr bereits am Vormittag hinterlassen hatte. Er brachte sie und da stand es schwarz auf weiß. Mathieu, Hauptmann AD beim 2. zu Avenregiment. Nun, da sitzen Sie aber ganz schön in der Tinte. Was wollen Sie? Ich war zu voreilig. Er sah so anständig aus. Ich hielt ihn für einen höheren Beamten. Was tun? Man müsste eine Möglichkeit... Was? Nichts. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe ihn beleidigt. Ich werde mich mit ihm schlagen müssen. Hören Sie still, meine Frau. Mein Freund, der Klavierlehrer von Henriette hat uns soeben Billette für das Konzert von morgen Nachmittag geschickt. Es ist ein Benefizkonzert. Du begleitest uns doch, Papa. Unmöglich. Morgen bin ich den ganzen Tag besetzt. Aber du hast doch nichts zu tun. Doch, ich habe eine wichtige Angelegenheit zu erledigen. Frag Monsieur Daniel. Ja, eine sehr wichtige. Warum so ernst? Du machst dein Gesicht, als hättest du Angst. Ich Angst? Ich werde mich schlagen. Schlagen? Jetzt ist es mir herausgerutscht. Ein Duell? Papa! Also... Ja, mein Kind. Ich wollte es dir nicht sagen. Dein Vater schlägt sich. Oh nein, mit wem denn? Mit einem Hauptmann des 2. Zuavenregiments. Oh mein Gott. Morgen Mittag, 12 Uhr, Bois de la Malmaison, beim Wächterhaus. Aber bist du verrückt? Du, ein einfacher Bürger. Madame Perrichon, ich verachte das Duellieren. Aber es gibt Umstände, in denen ein Mann nur dem Ruf der Ehre gehorchen darf. Nein, das ist unmöglich. Ich werde es nicht dulden. Nein, das werde ich nicht dulden. Mama! Mama! Auf Wiedersehen, Daniel. Wohin gehen Sie denn? Meine Angelegenheiten in Ordnung bringen, wie Sie verstehen. Ja, aber... Daniel, wenn die Stunde der Gefahr da ist, werden Sie mich nicht zittern sehen. Ich hatte nämlich... einen unbezahlbaren Einfall. Obwohl in gewissen Kreisen das Duellieren noch gepflegt wurde, war es gesetzlich verboten. Und es fiel mir doch nicht im Traume ein, mich eines Orthographiefehlers wegen zu schlagen. Und so schrieb ich auf der Stelle an den Polizeipräfekten, natürlich anonym. Es sei mir zu Ohren gekommen, zwei Bekannte hätten die Absicht, in den Bois de la Malmaison, Treffpunkt beim Wächterhaus und so weiter, die Klingen zu kreuzen. Zur Sicherheit schrieb ich 11:45, damit sie pünktlich waren. Eine Viertelstunde kann manchmal entscheidend sein. Eine Polizeirunde würde vorbeikommen, ganz zufällig, und die Ehre war gerettet. Jetzt brauchte Jean den Brief nur noch sofort in die Polizeipräfektur zu bringen. Jean! Jean! Jean! Jean! Oh, Sie! Oh, Daniel! Nun, Monsieur Perrichon! Sie sehen, ich bin ganz ruhig. Monsieur Dame? Jean! Oh, es ist serviert. Gehen wir. Jean? Monsieur? Bringen Sie diesen Brief an diese Adresse. Es ist sehr dringend, aber... Sehr wohl, Monsieur. Darf ich bitten, Monsieur Daniel? Danke, Madame. Jean? Monsieur? Bringen Sie den Brief an diese Adresse. Es ist sehr dringend, aber... Sehr wohl, Monsieur. Jean? Madame? Bringen Sie den Brief an diese Adresse. Es ist sehr dringend, aber... Sehr wohl, Madame. Drei Briefe... An den Polizeipräfekten. An den Polizeipräfekten? An den Polizeipräfekten. Ausgezeichnet. In einem Gang drei Fliegen auf einen Schlag. Am Tage des Duells hatte ich mich mit Monsieur Daniel und Majorin im Garten vor meinem Hause verabredet. Ich fand das klüger, damit meine Frau und meine Tochter unser Weggehen nicht bemerkten. Daniel, da sind Sie ja. Nur keinen Lärm. Wie fühlen Sie sich? Die Ruhe selbst vor dem Sturm. Ich habe einen Degen im Wagen. Und ich hier zwei. Zwei? Einer kann zerbrechen. Ich möchte nicht in Verlegenheit kommen. Sie Löwe. Der Wagen wartet an der Ecke. Wollen wir... Augenblick. Wie spät ist es? 11:00. Ich möchte nicht vor 12 dort sein, auch nicht später. Es könnte sonst Unannehmlichkeiten geben. Sie haben recht. Wir müssen genau um 12 dort sein, sonst könnte es Unannehmlichkeiten geben. Nun ja, zu früh ankommen wäre Angeberei, zu spät Unentschlossenheit. Übrigens erwarte ich Majorin. Ich habe ihm gestern Express geschrieben. Perrichon! Ah, da ist er. Ich habe deinen Brief erhalten und für ein paar Stunden Urlaub genommen. Nicht so laut. Was ist denn? Majorin, in einer Stunde werde ich mich schlagen. Du? Hör doch auf. Womit? Damit. Zwei Degen? Und ich zähle auf dich als Sekundanten. Auf mich? Verzeih, das ist unmöglich. Warum? Ich muss ins Büro zurück, sonst werde ich entlassen. Du hast doch Urlaub. Aber nicht um Sekundant zu sein. Auch die Sekundanten werden bestraft. Monsieur Majorin, ich glaube, Ihnen genügend Dienste erwiesen zu haben. Und Sie werden es nicht ablehnen, mir in einem so entscheidenden Augenblick meines Lebens zur Seite zu stehen. Die 600 Francs. Aber wenn Sie fürchten, sich bloßzustellen, wenn Sie Angst haben... Ich habe keine Angst. Außerdem habe ich keine Wahl. Ich bin durch die Ketten der Dankbarkeit gebunden. Ja, die Dankbarkeit. Monsieur Perrichon weiß ein Lied davon zu singen. Ich verlange nur eins. Ich will um 2:00 zurück sein, um die Dividenden abzuholen. Ich übergebe dir sofort den Betrag und dann sind wir quitt. Ich glaube, jetzt ist es Zeit. Monsieur Perrichon, wollen Sie sich nicht noch von Madame und Mademoiselle verabschieden? Nein, ich möchte eine Szene vermeiden. Es gäbe Tränen, Schmerzensausbrüche. Sie würden sich an meinen Kleidern festklammern, um mich zurückzuhalten. Gehen wir. Meine Tochter. Beim Blumengießen? Ach, du bist es, Papa. Ja, du siehst, wir machen uns gerade auf den Weg. Ich und diese beiden Herren. Es muss sein. Adieu, meine Tochter. Auf Wiedersehen, Papa. Komm, weine nicht. Sollte ich nicht mehr zurückkehren, so denke ich immer. Hör doch zu, du kannst die Blumen nachher weiter begießen. Mir bricht das Herz, aber es geschieht ihm recht. Mein Freund, erlaubst du, dass ich ein paar Dahlien abschneide? Meine Frau. Ich möchte einen Strauß für meine Wagen pflücken. Pflücke. In einem solchen Augenblick kann ich dir nichts abschlagen. Ich gehe jetzt, Caroline. Ach, du gehst dorthin? Ja, ich gehe dorthin. mit diesen beiden Herren. Gut, aber sei bitte zum Abendessen wieder zurück. Wie? Aber... Alle Berichons sind herzlos. Geschieht ihm recht. Es ist Zeit, wenn Sie um 12 dort sein wollen. Punkt 12. Punkt 12? Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Beeil dich, Papa. Ja. Sie schicken ihn buchstäblich weg. Was für eine nette Familie. Geschieht ihm recht. Also, Caroline, Henriette, meine Frau, meine Tochter, adieu. Adieu. Monsieur Perrichon! Monsieur Perrichon! Bleiben Sie! Das Duell wird nicht stattfinden. Was? Monsieur Armand, ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Erklären Sie uns doch. Ganz einfach. Mademoiselle Henriette hat mich gestern benachrichtigt und heute Morgen habe ich Hauptmann Mathieu ins Gefängnis stecken lassen. Ins Gefängnis? Na, gründlicher geht's nicht. Ja, der Hauptmann und ich hatten vor einem Monat diese Vereinbarung getroffen. Ich hätte kaum eine bessere Gelegenheit finden können, um ihm seinen Wunsch zu erfüllen und Sie, Monsieur Perrichon, vor ihm zu beschützen. Sie sind unser Retter. Bedank dich doch. Bei wem? Nun, bei Monsieur Armand. Ach so, ja. Monsieur, ich bedanke mich, adieu. Ha, er lässt uns einfach stehen. Ich gehe jetzt, meine Dividenden abzuholen. Ich habe einen Wagen, Sie können mitfahren. Monsieur Perrichon, auf später. Sie schulden mir noch eine Antwort. Madame, Mademoiselle, adieu. Madame, Mademoiselle, adieu. Monsieur Armand, bleiben Sie. Perrichon hat versprochen, sich heute zu entscheiden. Der Augenblick ist günstig. Gehen Sie zu ihm. Glauben Sie? Mut. Monsieur Armand? Sie? Oh, ich bin sehr glücklich. Ich hatte mich wütend in den Salon zurückgezogen. Der Vorwitz dieses Armand passte mir gar nicht, überhaupt nicht. Ich hatte die Sache doch so gut eingefädelt. Um 12 Uhr hätte die Polizei uns entdeckt und verhaftet. Die halbe Nacht hatte ich damit verbracht, meinen Freunden zu schreiben, dass ich mich schlagen würde. Jetzt machte ich mich lächerlich. Und alles nur wegen dieses Monsieur Armand. Ja, mein lieber Monsieur Perrichon. Monsieur? Ich kann nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin, diese Angelegenheit ein Ende bereitet zu haben. Was mich betrifft, Monsieur, so bedauere ich aufrichtig, dass Sie mich um das Vergnügen gebracht haben, diesem Grammatikprofessor eine Lektion zu erteilen. Wie? Aber Sie vergessen vollkommen, dass Ihr Gegner... Hauptmann Mathieu. Was? Wer? Aber Sie haben doch vorhin behauptet, dass er im Gefängnis sei. Ich war allerdings dort, der Roman hat mich schon wieder entlassen. Ah, Monsieur Armand, ich habe soeben den Wechselbetrag, den ich Ihnen schulde, beglichen, inklusive aller Kosten. Sehr gut. Herr Hauptmann, Sie sind mir doch nicht böse. Sie schienen damals so dringend ins Gefängnis zu wollen. Ja, ich liebe Gefängnisse, aber nicht an Tagen, an denen ich mich zu schlagen habe. Monsieur Perrichon, ich bin untröstlich, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ich nehme an, Monsieur, Sie werden mir glauben, dass ich mit diesem Zwischenfall nichts zu tun habe. Rein gar nichts. Denn noch vor wenigen Augenblicken hat Monsieur sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass die Begegnung nun nicht stattfinden würde. Ich habe nie daran gezweifelt, Monsieur, dass Sie ein aufrichtiger Gegner sind. Das hoffe ich, Monsieur. Meine Sekundanten stehen vor der Türe. Gehen wir? Gehen wir. Es ist 12 Uhr. 12 Uhr? Wir werden um 1 Uhr dort sein. 1 Uhr? Das ist... zu spät. Wie, was haben Sie denn? Ich hatte schon immer die Ansicht, dass es zur Würde des Menschen gehört, seine Fehler einzusehen. Wie? Was sagen Sie? Ja, lassen Sie uns allein. Ich ziehe mich ebenfalls zurück. Ja, verzeihen Sie. Aber ich wünsche, dass alles hier vor Zeugen geschieht. Herr Hauptmann, Sie sind ein wackerer Offizier. Und ich liebe das Militär. Jean, hat es nicht geklingelt? Ich habe nicht gehört, Monsieur. Doch, mir schien auch... kommen Sie, Jean, kommen Sie. Bitte bleiben Sie. Gut, ich erkenne, dass ich Ihnen Unrecht getan habe und bitte Sie mir zu glauben, dass ich nie die Absicht hatte, einen Mann zu beleidigen, den ich schätze. Und Ehre. Sie entschuldigen sich also, Monsieur. Oh, er bedauert. Schweigen Sie, machen Sie es nicht noch schlimmer. Lassen Sie den Hauptmann reden. Bedauern Sie es jetzt oder entschuldigen Sie sich? Nun, halb und halb. Monsieur, Sie haben ins Gästebuch geschrieben, der Hauptmann ist ein... Ich nehme das Wort hiermit zurück. Sie nehmen es zurück. Hier. Gut. Aber dort, mitten auf der Seite, prangt es. Jedem Reisenden sofort ins Auge springen. Allerdings, außer man würde hinfahren und es zum Verschwinden bringen. Ich wagte nicht, Sie darum zu bitten. Aber da Sie selbst den Vorschlag machen... Ich? Nehme ich ihn an. Aber gestatten Sie... Oh, ich verlange nicht, dass Sie schon heute abreisen. Nein, aber morgen. Wie? Wie? Mit dem ersten Zug. Dann werden Sie die Liebenswürdigkeit haben, die beiden boshaften Zeilen eigenhändig dick durchzustreichen. Es bleibt mir nur noch übrig, mich vor Ihrer friedliebenden Gesinnung zu verbeugen. Ich hege eine Abneigung gegen Blutvergießen. Ja, ich erkläre mich vollauf befriedigt. Monsieur Desroches, einige meiner Wechsel sind immer noch im Umlauf. Falls Ihnen einer in die Hände fallen sollte, empfehle ich mich bestens. Monsieur, ich habe die Ehre, mich zu verabschieden. So, damit wäre diese Angelegenheit erledigt. Renzi, Sie sind entlassen. Gehen Sie Ihre Koffer packen. Wieso? Was habe ich denn gesagt? Gehen Sie! Gehen Sie! Monsieur Perrichon. Monsieur? Gestern ging ich geradewegs von hier zu meinem Freund, dem Beamten der Zollverwaltung. Sie sind zu gütig. Alles ist in Ordnung. Die Klage ist zurückgezogen. Ah! Sie brauchen sich beim Zöllner nur mit ein paar Zeilen zu entschuldigen. So. Entschuldigen. Immer wieder entschuldigen. Was geht Sie das eigentlich alles aber, an? Wann werden Sie endlich aufhören, sich bei jeder Gelegenheit in mein Leben einzumischen? Sie? Ja, nichts mehr ist vor Ihnen sicher. Wer hat Sie gebeten, den Hauptmann verhaften zu lassen? Ohne Sie wären wir dort gewesen. Punkt 12. Aber niemand hat Sie daran gehindert, um 1 Uhr dort zu sein. Das ist nicht dasselbe. Warum? Sie fragen mich, warum? Weil... Nein, ich werde es Ihnen nicht sagen. Ich habe Ihre Dienste satt. Satt! Satt! Sollte ich wieder einmal in einen Abgrund stürzen, dann lassen Sie mich gefälligst unten. Ich ziehe es vor, dem Bergführer 100 Francs zu bezahlen, denn so viel kostet die Rettung. Ich möchte Sie auch bitten, die Termine meiner Duelle nicht durcheinander zu bringen und mich ins Gefängnis wandern zu lassen, wenn es mir beliebt. Erlauben Sie... Nein, mich. Monsieur, ich lasse mich nicht beherrschen. Ich habe Ihre Dienste satt. Satt! Satt! Satt! Satt! Satt! Jetzt verstehe ich nichts mehr. Monsieur Armand? Mademoiselle Henriette? Haben Sie mit Papa gesprochen? Ja, Mademoiselle. Und? Ich habe soeben den Beweis seiner ausgesprochensten Abneigung erhalten. Oh, das ist unmöglich. Er ging sogar so weit, mir seine Rettung aus dem Abgrund vorzuwerfen. Ich dachte, er würde mir 100 Francs Belohnung dafür anbieten. 100 Francs? Das sei der Preis. Aber das ist unerhört. Diese Undankbarkeit. Ich fühlte, wie ihn meine Anwesenheit kränkte und verletzte. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen Adieu zu sagen, Mademoiselle. Aber nein, bleiben Sie. Wozu auch? Er will, dass Sie Daniel die Hand reichen. Monsieur Daniel? Das will ich aber nicht. Ah? Nein, das will Mama nicht. Sie teilt die Ansichten meines Vaters durchaus nicht. Sie ist Ihnen sehr dankbar. Und gerade vorhin sagte sie noch, Monsieur Armand ist ein aufrichtiger Mensch. Er hat Herz. Und ich würde Ihnen das Liebste geben, was ich auf der Welt habe. Aber das Liebste, was sie auf der Welt hat, das sind doch Sie. Ich glaube, ja. Ah, Mademoiselle, wie danke ich Ihnen. Aber Sie müssen meiner Mutter danken. Und Sie, Mademoiselle, erlauben Sie mir zu hoffen, dass Sie mir dasselbe Wohlwollen entgegenbringen? Ich, Monsieur? Oh, sprechen Sie, ich flehe Sie an. Monsieur, ein gut erzogenes Mädchen teilt immer die Ansichten seiner Mutter. Sie liebt mich. Sie hat es mir selber gesagt. Ach, ich bin zu glücklich. Musik. Mein Entschluss war gefasst. Dieser Monsieur Armand würde mir auf keinen Fall ins Haus kommen. Ich mochte Leute nicht, die sich aufdrängen. Und er hatte geradezu über mich verfügt und mich einfach an sich gerissen. Es grenzte beinahe schon an Freiheitsberaubung. Inzwischen war Monsieur Daniel zurückgekommen und beide warteten im Salon auf meine Antwort. Mein armer Armand. Wieso? Im Feldzug, der soeben zu Ende gegangen ist, haben Sie Fehler über Fehler begangen. Ich? Sehen Sie, ich mag Sie, Armand, und ich will Ihnen einen Rat geben, der Ihnen helfen wird für ein andermal. Sie haben einen kapitalen Fehler. Welchen? Sie sind zu hilfsbereit. Ja, das ist eine sehr unglückliche Leidenschaft. Was Sie nicht sagen. Glauben Sie mir, ich bin älter als Sie und kenne die Welt. Bevor Sie einem Menschen einen Dienst erweisen, überzeugen Sie sich, dass dieser Mensch kein Dummkopf ist. Warum? Weil ein Dummkopf auf die Dauer unfähig ist, die erdrückende Last zu tragen, die man Dankbarkeit nennt. Bitte erklären Sie sich. Nehmen wir ein Beispiel. Monsieur Perrichon. Sie gestatten, dass ich ihn nicht unter die Intelligentesten einreihe. Nun, Sie gingen Monsieur Perrichon ganz langsam, aber immer mehr auf die Nerven. Ich fürchte es. Dabei haben Sie ihm das Leben gerettet. Sie glauben jetzt vielleicht, dass ihm deshalb die Erinnerung an einen großen Akt der Hilfsbereitschaft bleibt. Oh nein, er erinnert sich nur an drei Dinge. Erstens, dass er nicht reiten kann. Zweitens, dass es falsch war, Sporen anzuziehen. Und drittens, dass er in aller Öffentlichkeit einen lächerlichen Sturz vollführt hat. Mag sein. Und als Schlussbouquet haben Sie ihm so klar die 2x2x4 ist gezeigt, dass Sie nichts von seiner Tapferkeit halten, da Sie das Duell verhinderten, das sowieso nicht stattgefunden hätte. Wie? Ich hatte meine Maßnahmen getroffen. Gelegentlicherweise auch ich jemandem einen Dienst. Ah, sehen Sie? Ah, aber ich verstecke mich. Ich tarne mich dabei. Wenn ich in das Leben eines Mitmenschen einbringe, dann auf leisen Sohlen, ohne Licht, wie in eine Pulverfabrik. Weshalb hasst Sie Monsieur Perrichon? Ihre Anwesenheit demütigt ihn. Er ist Ihr Schuldner. Sie drücken diesen Mann zu Boden. Aber das ist doch Undankbarkeit. Undankbarkeit ist eine nahe Verwandte des Stolzes. Unabhängigkeit vom Herzen, wie ein liebenswürdiger Philosoph gesagt hat. Und Monsieur Perrichon ist ein sehr unabhängiger Mensch. Ich habe das alles sofort erkannt und einen völlig anderen Weg eingeschlagen als Sie. Welchen? Ich bin zum Beispiel absichtlich in eine ziemlich harmlose Spalte gerutscht. Mit Absicht? Verstehen Sie denn nicht? Ich habe Monsieur Perrichon die Gelegenheit verschafft, ohne Gefahr für ihn, einem Mitmenschen das Leben zu retten. Ein Meisterstück. Seit diesem Tage bin ich seine Freude, sein Triumph, seine Heldentat. Ich beherrsche ihn, wie die Eitelkeit den Menschen beherrscht. Wenn seine Flamme für mich kleiner zu werden droht, dann schüre ich, dann blase ich. Ich lasse etwas in die Zeitung drucken zu 3 Francs die Zeile. Das waren Sie? Natürlich. Morgen werde ich ihn in Öl malen lassen, zusammen mit dem Mont Blanc. Ich habe einen ganz kleinen Mont Blanc verlangt und einen ganz großen Perrichon. Ja, und zum Schluss, mein Freund, merken Sie sich Folgendes und behalten Sie dieses Geheimnis für sich. Die Menschen fühlen sich nicht durch die Dienste, die wir ihnen erweisen, mit uns verbunden, sondern durch die Dienste, die sie uns erweisen. Glücklicherweise teilt Madame Perrichon die Ansichten ihres Mannes durchaus nicht. Die Mutter ist vielleicht für sie, aber ich habe die Eitelkeit des Vaters auf meiner Seite. Hoch oben in den Bergen schützt mich meine Gletscherspalte. Ich bin glücklich, Monsieur, Sie hier beisammen zu finden. Caroline? Arrête? Kommt doch bitte herein. Ja, Perrichon. Was ist denn? Monsieur, Sie beide haben mir die Ehre erwiesen, um die Hand meiner Tochter anzuhalten. Hören Sie meinen Entschluss. Monsieur Daniel, ja? Mein Freund. Aus. Ich habe schon sehr viel für Sie getan. Aber ich möchte noch mehr tun. Ich gebe Ihnen... Ah, Monsieur. ...deshalb einen Rat. Sprechen Sie leise, wenn Sie in der Nähe von Türen sind. Wie? Oh, ich bedanke mich für Ihre lehrreichen Ausführungen. Monsieur Armand, Sie haben weniger Erfahrungen, Sie sind weniger berechnend, aber Sie gefallen mir besser. Ich gebe Ihnen meine Tochter. Ah, Monsieur. Und ich bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass ich damit keine Schuld abtragen will. Ich wünsche ausdrücklich, Ihr Schuldner zu bleiben. Denn nur... Dummköpfe können die erdrückende Last nicht tragen, die man Dankbarkeit nennt. Ich gebe mich geschlagen. Armand, wie vor einem Monat, geben wir uns die Hand. Von ganzem Herzen. Monsieur Perrichon, Sie lauschen an den Türen? Nun, ein Vater sucht sich Klarheit zu verschaffen, aber sagen Sie, haben Sie sich wirklich absichtlich fallen lassen? Wohin? In die Spalte. Ja, ich werde es niemandem sagen. Ich bitte Sie darum. Monsieur Perrichon? Ah, Monsieur Majorin. Ich habe meine Dividenden abgeholt. Hier sind die 600 Francs. Aber das eilte doch nicht so. Verzeihung, aber es eilt sogar sehr. Nun sind wir quitt. Vollkommen quitt. Auch einer, der diese Last nicht tragen kann. Monsieur Armand, wir sind morgen Abend zu Hause. Wollen Sie uns das Vergnügen bereiten, eine Tasse Tee mit uns zu trinken? Morgen? Haben Sie vergessen? Das Versprechen, das Sie dem Hauptmann gegeben haben. Ach ja, stimmt. Meine Frau. Ja? Meine Tochter. Morgen früh reisen wir zum Gletschermeer. Wie? Wir waren doch gerade dort. Warum willst du schon wieder hinfahren? Warum? Wie kannst du fragen? Errätst du denn nicht, dass ich den Ort gern wiedersehen möchte, wo Armand mich gerettet hat? Immerhin. Genug. Diese Reise befiehlt mir der, die Dankbarkeit. Monsieur Perrichons Reise. René Scheibli hat diese Komödie von Eugène Labiche aus dem Französischen übertragen und für das Radio bearbeitet. Die Personen waren Monsieur Perrichon, Walter Richter, Madame Perrichon, Eva Maria Duan, Henriette, ihre Tochter, Gabriele Marti, Armand Desroches, René Scheibli, Daniel Savary, Wolfgang Schwarz, Majorin, ein Freund von Monsieur Perrichon, Klaus Steiger, Hauptmann Mathieu, Johannes von Spalart, Jean, Diener bei Perrichon, Karl Wagner. Technik, Renate Franken und Rudi Barnik. Die Musik schrieb Emil Moser, Regie führte Walter Wefel.